Bitişen. Ja, hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Mein Name. Ich bin als Assistent Ersin auf dieser Station tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, mir ist wichtig, dass jemand nach mir guckt und dass mir jemand hilft. Mir geht's nämlich nicht gut. Ja, ich würde gerne erstmal ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie Ich heiße Willi Jäger und Willi heißen mit Y am Ende. Ja. Können Sie bitte Ihren Nach- und Vornamen buchstabieren? Ja, der Familienname ist Jäger, J-H-Umlaut, Ja. G-E-R, Jäger. Und der Vorname ist Willi, W-I-L-L-Y. Ja, Frau stimmt, oder? Herr, Herr. Ah, Entschuldigung, Willi Herr. ist ein Männername, ja. Ja, okay. Wie alt sind Sie? Ich bin noch 57 Jahre, aber im Ja, Mai ja. werde ich 58. Ja, wann sind Sie genau geboren? Am 16. Mai 65. Wie groß und wie schwer sind Sie? Oh, ich bin 1,74 Meter und wiege 70 Kilo. Ja. Ja. Herr Jäger, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, wissen Sie, ich habe mit einmal solche heftigen Schmerzen beim Schlucken. Das geht schon eine ganze Weile. Und das wird aber immer schlimmer. Und also ich merke, dass es mir irgendwie gar nicht gut geht. Und jetzt, so beim Essen hat es mir schon immer wehgetan oder jetzt schon wochenlang. Aber jetzt ist es, selbst wenn ich einen Schluck Wasser trinke, dass ich das Gefühl habe, das tut mir so im Hals weh und beziehungsweise eigentlich noch so ein bisschen tiefer. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein Kloß im Hals. Das ist ganz unangenehm. Und ja, dann ist mir jetzt auch noch was aufgefallen, das hat mich ganz unruhig gemacht. Ich habe das schon mal gehört, dass das nicht gut ist. Ich hatte mehrfach so ganz dunklen Stuhlgang. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber doch mal zügig in die Klinik gehen. Und wissen Sie, mein Hausarzt hat Urlaub über diese Tage jetzt. Und dann habe ich gedacht, ich komme jetzt einfach mal zu Ihnen hier ins Krankenhaus. Ja, Sie haben sehr gut gemacht, dass Sie ins Krankenhaus gekommen sind. Seit wann haben Sie diese Schluckschmerzen? Schluckbeschwerden? Ja, also ich Gefallen? würde sagen, dass das so vor 3 Wochen ungefähr angefangen hat. Aber das wird immer schlechter. Ja, können Sie bitte beschreiben, wie diese Schmerzen aufgetreten sind? Ja, ich habe das gemerkt. Lange Ich habe das gemerkt beim Essen. Dann habe ich erst gedacht, oh, hast du nicht gut gekaut? Und hab dann extra eigentlich vorsichtig gegessen und immer ganz lange gekaut und auch dafür gesorgt, dass ich nicht so trockenes Essen hatte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es eigentlich immer beim Essen wehtut. Ja, also wenn ich Suppe gegessen habe oder Gemüse oder sowas, das gekocht ist, das ging. Aber bei Brot zum Beispiel, oh, das wollte überhaupt nicht runterrutschen, ja. Und naja, beim Trinken ging es eigentlich immer. Und jetzt mit einmal ist es, selbst wenn ich klares Wasser trinke oder Apfelsaft, habe ich das Gefühl, dass das wehtut im Hals. Haben Sie Brustschmerzen oder Halsschmerzen? Herzschmerzen? Nein. Halsschmerzen, Hals. Hals, Halsschmerzen. ja. Ja, also es tut ja eigentlich etwas tiefer als der Hals. Nicht direkt hier oben, sondern ein bisschen tiefer. So hier, hier oben tut es weh, Okay. überwiegend. Können Sie diese Symptome beschreiben? Wie tut es? Gibt es Druckgefühl, Dunst, Ja, es, Schmerzen? ich habe das Gefühl, ich habe wie so ein Kloß im Hals und es brennt auch irgendwie ein bisschen. Ja. Manchmal muss ich auch aufstoßen. Ja. Ja, strahlen diese Schmerzen irgendwo hinaus, oder? Haben sie nur hinter dem Brustbein? Nein, eigentlich ist das hier so oben, so in dem oberen Brustbereich und im unteren Halsbereich, aber sonst irgendwie so in den Arm oder so oder in den Bauch strahlt es nicht aus, nein. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie Dunkelstuhl haben. Können Sie bitte diese Stuhl beschreiben? Wie ist das eine Ja, Konstanz das war also bei eigentlich fast normaler Stuhlgang, vielleicht ja ein bisschen weicher als normal. Und der sah aber ganz dunkel aus, also ganz, ganz merkwürdig. Und da habe ich gedacht, das habe ich schon mal gelesen, dass das kein gutes Zeichen ist. Und dann habe ich gedacht, ich gehe doch mal lieber zum Arzt. Okay, seit wann haben Sie diese Dunkelstuhl? Ja, das war jetzt erst die letzten Tage. Vorgestern und gestern. Ja, vorgestern. Okay. Und wissen Sie, was ganz gemein ist, was ganz unangenehm ist? Ich habe das Gefühl, mir läuft die ganze Zeit die Spucke. Also ich muss ständig runterschlucken und dabei tut das Schlucken doch so weh. Ja, ich habe Ja. das Gefühl, die ganze Zeit produziert mein Mund neuen Speichel. Ja, okay. Haben Sie bitters Geschmack am Mund, oder? Bitteren Geschmack. Das ist mir Oder? jetzt nicht so aufgefallen, nein. Okay. Haben Sie Fieber? Boah, habe ich nicht gemessen, weiß ich nicht, kann ich Ihnen echt nicht sagen. Ich hab nicht gemessen. Okay, haben Sie Schüttelfrost, Nachtschweiß? Ja, nee, also ich schwitzen tue ich nicht in der Nacht, aber ich schlafe schlecht, das stimmt, ja. Ja, Sie haben Schlafstörungen. Okay, ist Ihnen übel? Nee, so richtig übel ist mir eigentlich nicht. Ja, jetzt so dieses mit der Spucke, das ist so ja, als ob ein bisschen schlecht ist. Aber mir schmeckt das Essen schon eigentlich jetzt ziemlich lange nicht. Okay. Okay. Haben Sie manchmal Erbrechen nach dem Essen? Ich habe ich richtig verstanden? Nochmal bitte. Haben Sie Erbrechen? Eine manchmal nach Erbrechen? dem Essen? Ja. Nein, nein, nein. Ah, Was ich okay. manchmal am Abend habe, wenn ich im Bett liege, dass ich so aufstoßen muss, ne? Oder auch manchmal direkt nach dem Essen. Okay. Haben Sie Veränderungen der Wasserlasten bemerkt in der letzten Zeit? Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Urin? Eigentlich nicht, nö. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Ist Schwindelig Ihnen ist mir schwindelig? nicht, nö. Schwindelig würde ich nicht sagen, nö. Ja, husten Sie? Ja, so ein bisschen Hustenreiz habe ich vor allen Dingen morgens habe ich das. Und manchmal auch, wenn dann dieses Aufstoßen kommt, dann habe ich so das Gefühl, ich müsste husten, ja. Ja, ist der Husten trocken oder mit dem Ausfluss? Da kommt eigentlich nichts raus, nein. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Da sagen Sie was, ja, tatsächlich, ich habe ein bisschen Gewicht abgenommen. Ich habe das gemerkt, meine Hosen waren mit einmal so weit. Und dann habe ich mich mal auf die Waage gestellt und dann habe Ja. ich tatsächlich 3 Kilo abgenommen, ja. Ja, in 3 Wochen haben Sie 3 Kilo abgenommen, oder? Boah, ich wiege mich ja nicht so oft, aber also Vielleicht habe ich mich zuletzt vor 5, 6 Wochen gewogen, aber also jedenfalls ist mir das jetzt aufgefallen, dass dass Die alle Klamotten Hosen. weit sind und dann habe ich mich eben mal wieder nach langer Zeit gewogen und da habe ich gesehen, dass ich 3 Kilo wirklich abgenommen habe. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, habe ich schon gesagt, zurzeit schmeckt es mir nicht besonders. Aber ich Okay. bin natürlich auch alleine, ne? Meine Frau lebt nicht mehr und ja, dann manchmal macht es keinen Spaß, was zu kochen oder so. Okay, ich verstehe. Sie haben gesagt, Sie schlafen nicht so gut. Schlafen Sie wegen Aufstoßen nicht gut, oder? Weiß ich gar nicht, ob das der Grund ist, aber so insgesamt habe ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen, ja, unruhig oder ja, manchmal fehlt mir dann irgendwie noch ein extra Schnaps oder so, dass ich vielleicht besser schlafen könnte. Okay, können Sie flach liegen ohne Kissen? Nee, ohne Kissen geht ja gar nicht, aber so ein, zwei Kissen habe ich wohl, ja. Ja, ein, zwei Kissen. Ja, haben Sie Herzrasen, Herzklopfen? Herzklopfen habe ich nicht, nein, nein, nein. Okay. Haben Sie Atemnot, mit bei Bewegung, bei Treppe steigen? Naja, also Atemnot nicht. Ich merke das, dass ich schlapp bin. Also wenn ich jetzt, so wie ich früher, was weiß ich, zum Einkaufen gegangen bin oder nach der Arbeit nach Hause gelaufen bin, zügig, merke ich, dass ich jetzt deutlich langsamer bin und ja, dass ich K.O. bin, wenn ich nach Hause komme, ja. Oder auch wenn ich die Treppe hochgelaufen bin, dass ich dann denke, boah, jetzt ist aber gut, dass ich da bin. Also das ist nicht direkt, dass ich keine Luft kriege oder so, aber boah, ich merke, dass das anstrengend ist. Okay, ja, ich habe verstanden. Okay. Haben Sie Allergien gegen Ja, etwas? ich hab eine Allergie auf Gräser und auf Mehl. Und da kriege ich also so Schnupfen und rote Augen und das kann ich nicht vertragen. Und was ich tatsächlich auch nicht vertrage, jetzt hat man mal festgestellt, Diclofenac kann ich nicht nehmen. Was reagieren Sie auf die Klopfenack? Ja, da habe ich auch so ein rotes Gesicht bekommen und das war irgendwie nicht gut. Okay. Leiden Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen sollte, wie Bluthochdruck, Habe schon lange Zuckerkrankheit? Diabetes. Wissen Sie, seit 15 Jahren habe ich schon einen Diabetes, also eigentlich ja schon relativ früh bekommen. Und vor 2 Wochen ist der mal so ein bisschen durcheinander geraten. Aber dann war ich beim Arzt und dann haben wir noch mal geguckt und dann ist es alles wieder eingestellt. Erinnern Sie, was war die HB1-Wert? Oder? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ist alles in Ordnung? Jetzt war das alles wieder in Ordnung, ja. Okay. Sind Sie schon einmal operiert? Ja, ich hatte so einen Schleimbeutel am linken Ellenbogen. Der ist operiert worden. Das ist aber schon lange her. Wann wurden Sie Das operiert? war vor, lassen Sie mich überlegen, das muss so vor 12 Jahren gewesen sein. Ja, vor 12 Jahren. Ja, okay. Nehmen Sie Medikamente? Was nehmen Ja, ich nehme Icandra. Sie? Wie viel Milligramm? Das steht drauf 50 zu 1000. Dann nehme ich eine morgens und eine abends. Ja, okay. Nehmen Sie noch? Nee, sonst nehme ich nichts. Okay. Sind Sie vollständig Ja, sicher, klar. Ich habe viel Kontakt. Wissen Sie, ich arbeite als Pförtner, da trifft man viele Leute. Da bin ich geimpft? natürlich gegen Corona dreimal geimpft, ja. Okay, das war sehr gut. Waren Sie in der Liste, sagt, im Ausland? Im Ausland? Nein, nein, nein, ich war ganz häuslich. Okay. Rauchen Sie, Herr Jäger? Ja, also das muss ich ja zugeben. Ich rauche ordentlich, ja. Ein Päckchen am Ja. Tag rauche ich schon, ja. Ja, seit wann rauchen Sie? Ungefähr wie viele Jahre? Oh, ich würde mal so sagen, seit ich Mitte 20 bin, so. Okay. Mitte 20, ja, ungefähr 30 Jahre, seit 30 Jahren kann Kann man man sagen. sagen, ja. Okay. Trinken Sie einen Alkohol? Ja, also ich trinke wohl mal ein Bier abends, das trinke ich ziemlich regelmäßig, auch mal zwei. Und am Wochenende oder ja, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Essen nicht so gut bekommen ist, dann trinke ich auch mal ein Gläschen Schnaps, aber nicht jeden Tag. Okay, am Wochenende. Okay, haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Ich? Nein, Ja. wirklich nicht. Nein. Okay, leben Ihre Eltern noch? Ach nein, nein, nein. Also mein Vater lebt noch, aber meine Mutter, die ist ja nicht alt geworden. Die hatte Darmkrebs. Und da ist sie gestorben, da war sie 74 Jahre alt. Ja, herzliche Beileid, 74. Ja, herzlichen Beileid. Danke. Ja, leide Ihr Vater an chronischer Erkrankung wie Ja, der Zuckerkrankheit? hat ein Magengeschwür und da hat er manchmal ein bisschen Probleme, da muss er mit dem Essen aufpassen. Aber der ist ja jetzt auch schon nicht mehr so jung, der kommt aber ganz gut zurecht eigentlich. Okay, sehr gut. Haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Okay, was machen Sie beruflich? Ja, ich arbeite als Pförtner Was? Bitte in können einer Sie bitte. großen Firma. Ne? Ich sitze am Empfang, also an der Ha. Pforte, Ha. und lasse mir von den Leuten die Ausweise zeigen, wenn jemand in den Sicherheitsbereich geht. Und ansonsten melde ich Gäste an, wenn jemand kommt und guckt, dass die abgeholt werden und sowas. Okay. Sind Sie verheiratet? Na, Oder? meine Frau ist gestorben, ich bin verwitwet. Mein Beileid. Wann gestorben und woran gestorben? Ach, Wann sind Sie? ja, das ist gar nicht so richtig klar gewesen, was dann wirklich die Ursache war. Wahrscheinlich hat sie eine schwere Infektion gehabt und das ist jetzt aber schon auch einige Jahre her. Ja, okay. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Kinder gehabt, ja. Ja. Sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Ja, Gott sei Dank. Okay. Treiben Sie Sport? Oh, nee, also nicht wirklich. Und zurzeit könnte ich das auch wirklich nicht. Also ich bin manchmal am Wochenende Fahrrad gefahren oder, ach ja, früher habe ich schon ein bisschen mehr gemacht, aber jetzt, letzter Zeit eigentlich kein Sport. Ja, okay. Haben Sie Stress auf der Arbeit oder im Privatleben? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke mal, Okay. das läuft alles so. Ich mache das ja schon so lange. Da kennt man sich aus. Da erlebt man eigentlich keine Überraschungen mehr. Okay. Ich möchte noch einige Fragen stellen. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher? Hatte ich schon mal solche Beschwerden? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, ich hatte, natürlich hat man irgendwann mal so Halsschmerzen, aber das fühlt sich anders an. Ja, Halsschmerzen sind ja meistens hier oben so direkt am Anfang vom Hals, aber das sitzt viel tiefer eigentlich. Und auch so, ja, dieses Gefühl, dass man so ein Kloß im Hals hat, dass man nicht gut schlucken kann, das habe ich noch nicht gehabt. Ja, sie wird Ihnen schon einmal Magenspiegelung durchgeführt oder Darmspiegelung? Nee, da bin ich ein bisschen nachlässig. Da habe ich ein bisschen Angst davor gehabt und dann habe ich das nicht gemacht. Okay. Haben Sie geschwollene Lymphknoten auf dem Hals oder irgendwo im Körper bemerkt? Ist mir nicht aufgefallen, aber ich taste da ja auch nicht rum. Okay. Okay, ich habe meine alle Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Fällt Ihnen noch etwas ein? Ja, ich möchte natürlich jetzt gern wissen, was man dagegen machen kann, ne? Muss ich jetzt hier im Krankenhaus bleiben? Und können Sie mir das erklären, warum ist der Stuhlgang so komisch schwarz? Ich kann Ihnen momentan noch nicht keine genaue Diagnose sagen. Zur Abklärung mussten wir ein paar Untersuchungen. Sie müssen bei uns für die weitere Untersuchungen und Behandlung bei uns bleiben. Oh ja, Ich meinte als ein paar Untersuchungen, körperliche Untersuchung, Blutuntersuchung und operativ diagnostik Untersuchung. Was Wir ist müssen das? als Was machen Sie da? ja operativ Untersuchung. Das ist eine Verfahren mit Darmhilfe Gerät durchgeführt wie Laboruntersuchung, Das tut Ultraschall. aber nicht weh, ne? Ja, machen Sie keine Sorge, Sie sind in guten Händen. Und unser Team hat große Erfahrung. Wir müssen erstmal die Untersuchungsergebnisse abwarten. Je nachdem, ich Ergebnis komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen alles Schritt für Schritt. Das ist gut. Das klingt gut. Ja, okay, gut. Nehmen bitte Platz. Ich komme Ich warte sofort. dann hier. Genau. Ja, Ja, ich Moment. warte dann Okay. hier. Okay. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe zwei Fragen, eines von meinem Kollegen schon geschrieben haben. Haben Sie Sodbrennen? Das hat eigentlich nicht so richtig, er hat gesagt, er hat Aufstoßen, Oh, aber sauer. richtig Sodbrennen, Okay. Sodbrennen mit, dass da so Mageninhalt hochkommt, sagt er eigentlich nicht mehr. Meine zweite Frage Und für das Zweite? mein zweiter ist, bevor man Verdacht hat, haben Sie Heiserkeit? Ich habe Sie sehr gut verstehen, aber haben Sie eine Stimmprobleme oder Heiserkeit? Ist jetzt nicht geschildert, könnte aber natürlich sein. Ja, ich glaube, es muss etwas Ja, sein, ja, weil ja, sie naja. sind ja jetzt. Wahrscheinlich ist er ein bisschen heiser im Ja, Gespräch, ja. okay, vielen Das kann Dank. ich aber schlecht imitieren. Kein Problem, okay, danke. Haben Sie die gleiche Beschwerde früh gehabt? Nee, das ist für den jetzt überraschend gekommen. Sowas hatte der noch nicht vorher. Das hat sie aber auch schon gefragt. Gibt es im Schuttel Blut oder? Das hat er nicht gesehen. Er hat nur gesehen, dass der Stuhlgang dunkel ist. Und das war eigentlich auch für ihn der Auslöser, dass er gesagt hat, jetzt muss ich aber da doch mal hingehen. Ne? Ich habe das schon mal gehört, dass das nicht gut ist, wenn der Stuhlgang so schwarz ist. Ne? Können wir also das Gespräch anfangen? Ich denke, alle Fragen gestellt. Sind Sie schon so weit oder brauchen Sie noch ein paar Minuten? Um das. Anfangen, Ayşe. Fangen wir an. Ja, okay. Okay, Herr Oh, Abmacher. Sie sind aber sehr Hallo, energisch heute. ja, hallo, Frau. Ja. Bitte Lateinisch Wort benutzen. Ayşe. Okay, ja, ich weiß, ja. Ja, hallo, guten Abend, Oberleister. Ja, Hallo, guten Abend. hätten Sie Zeit? Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ja, natürlich, erzählen Sie, wen haben Sie gesehen? Ja, ich berichte über den Willi Jäger. Er ist 57 Jahre alt, geboren am 18.05.1985, 1,74 Meter groß und 70 Kilo schwer. Er stellt sich, er hat sich wegen seit 3 Wochen zunehmende, bestehende Schluckstörung und Halsschmerzen vorgestellt. Er klagte über Schluckstörung bei Halteessen, auch Flüssigkeit Und Zufuhr. auch bei Flüssigkeit, okay. Ja, auch bei Flüssigkeit. Ja, er klagte über Globusgefühl, Heiserkeit, Aufstoßen, übergeklagt. Er berichtete, dass er seit gestern Melena, schwarzes Tuch habe. Ja, als vegetative Anamnese ergab sich Gewichtsabnahme 3 Kilogramm in 5 oder 6 Wochen, Inappetenz und Schlafstörungen. Ihr Haus, sein Hausarzt war im Urlaub, deswegen ist er uns gekommen. Zu uns gekommen. Okay. Er habe er habe früher keine ähnliche Beschwerden. Gehabt. Er habe gehabt. Er klagte über Abgeschlagenheit, Übelkeit und Husten morgens und nachts ohne austrocknen Husten. Er hat allergisch auf Gräser, Milchprodukte und Diclofenac. Als Vorerkrankungen sind Diabetes mellitus bekannt. Vor 2 Wochen war er beim Hausarzt und die Medikamente ist gut eingestellt ist. Als Medikament nehme der Patient Ikandria für zu 100 morgens und abends ein. Er ist vollständig geimpft, auch gegen Corona. Nikotinkonsum wurde mit 30 Hektar bedacht. Er trinke täglich 2 Bier und schnappt am Wochenende. Die Drogenkonsum wurde verneint. Der Vater lebt noch und er habe Magengeschwür. Seine Mutter ist mit 74 Jahren an Kolonkarzinom gestorben. Er ist sofort nach ihr er Ich habe vielleicht nicht verwitwet, ja, er ist Verwitwet ist verwitwet. richtig. Ja. Er ist verwitwet. Ihre Frau ist vor ein paar Jahren wegen Sepsis an der Sepsis gestorben. Ja, er habe zwei gesunde Kinder. Er treibe nicht sehr gern Massiv Sport, aber er fahre am Wochenende Fahrrad. Ja. Bisher wurden ihnen keine Endoskopie, keine Kolonoskopie durchgeführt. Ja, bisher die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Ösophaguskarzinom hin. Ja, Was wäre differenzialdiagnostisch noch möglich? Was könnte es sein? was könnte sein? Differentialdiagnostisch. Schüttrümmer, Ösophagus-Schüttrümmer, Schilddrüsenvergrößerung Also oder Struma, ja. Lymphadenom vergrößerung der Burukknoten, hani durup wegen Druck, hani ja ich meine Ach so, dass er vergrößerte Lymphknoten hat, okay. Dass da irgendwas. im Brachialgewebe. Ja, was könnte es noch sein, wenn es nicht der Ösophagus ist? Nektardivertikulitis, ja, Ösophagitis. Ja, und ja, ich hab noch zwei Sachen auf meinem Zettel hier stehen. Es könnte ein Lungenkarzinom sein mit Ösophagusbeteiligung. Ne? Und dann habe ich hier noch stehen eine Achalasie. Das ist eine, ja, das ist eine Bewegungsstörung praktisch, eine Motilitätsstörung in der Speiseröhre. Ne? Gut. Ja, was machen Sie denn diagnostisch mit dem Patienten? Ja, ich möchte erstmal deine körperliche Untersuchung und die Stahlrektaluntersuchung. Ich taste dein Hals erstmal auf. Ich suche ein paar Lymphknoten oder ganze Körper. Dann höre ich Lungen und Hals ab. Ich schaue auch Haut, eine Blasshaut, ich suche nach Anämiezeichen, ja, Ja, sehr gut. Blutanämiezeichen, ja, und Patient hat Melena-Beschreibung, deswegen mache ich digitale Rektaluntersuchung. Sehr gut. Ja, sehr gut. Gut. Ja, Was machen Sie labortechnisch? Blutbild. Ich möchte Blutbild, CRP, Blutzucker, HbA1c, HbA1c. HbA1, Elektrolytgehalt, Sodium, Kalium, Calcium, Und was auch noch wichtig? Nierenwerte, Nee, ich Leberwerte. meine jetzt was anderes. Sie wollten nach der Anämie gucken. Ha, Anemie, Ferritin, meinen Sie, oder? Ja, oder eben erstmal überhaupt den HB-Wert, ne? Nicht nur HbA1c, sondern auch den HB-Wert. Ich meinte Blutbild, deswegen Ach so, im habe Blutbild, ja, da haben Sie es ja drin, logisch, klar, ja, klar. Ja, sorry. Blutbild, ja, ich, ja, Logisch, Blutbild, klar, ja. Leberwerte, wegen Alkoholkonsum, Oh ja, gut. Leberwerte, ja, Bestimmung. Ja, Gut, wie mach dann geht's doch mal. weiter? Was machen Sie Ja, sonst noch? ich schreibe routinemäßig EKG. Ich schreibe EKG. Und Magenspiegel. Ja, dadurch ist Speiseröhrespiegelung. Gut. Und gegebenenfalls CT, CT Thorax Hals. Ja, falls da wirklich Okay. irgendwas ist, dass man da nochmal genauer guckt. Genau. Und macht es Sinn? Ich habe keine Ahnung, das ist wirklich eine Frage. Macht das Sinn, diese Gegend sonografisch zu untersuchen? Hals- und Brustbereich? Ich weiß es nicht, ob man da was sehen kann. Ja, im Halssonographie untersuchen wir erstmal Schilddrüse? Schilddrüse, ja, und die Lymphknoten, eine supraklavikuläre Steinakrüde, ja, such mal, machst Genau, du? das könnte man gut sehen, ja. Ja, gut. Ja, dann seien Sie doch so nett, halten Sie mich auf dem Laufenden über den Patienten, über den Herrn Jäger. Informieren Sie mich, was bei Ihren Ergebnissen rausgekommen ist. Was machen wir denn, wenn sich Ihre Diagnose bestätigt? Wie sehe denn die Therapie aus? Ja, ich mache ein Cosi-Gastrin. Ja, okay. Ja, Ah ich, ja, ja. okay. Ja, Ja, nein, ja. okay. Ich nehme ja, ich lege einen Zugang an. Auf Ich alle Fälle, glaube, ja. ja, ich messe Vitalparameter. Ich glaube, die Patientin braucht Flüssigkeit zuvor. Ja, sie trinke nicht so genau. Ja, Und ist ein Mann. Ja. Ne? Flüssigkeit zuvor. Und wenn sollte Anämie erhalten, je nach Schwergrad nehme ich eine Bluttransfusion oder Ah, ja, Eisenmedikament. Ja. genau. Ja. Und Wie kommt es, war eine Prüferfrage, wie kommt es zur Melena, wenn er tatsächlich ein Ösophaguskarzinom hat? Was ist dann der Grund für Ja, den schwarzen Stuhl? Melena deutet, dass irgendwo, im obere gastrointestinalen Trakt Blutung gibt. Ganz Ja, genau, ja die klar, Ursache genau. sein eine Speiseröhre, Magen bis Zwölffinger da sein. Genau, ja. Gut. Ja, wie gesagt, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was draus geworden ist. Alles gut, ja. Okay. So. Ich habe ein bisschen Manöverkritik. Zum Ersten kann ich sagen, Ihre Anamnese fand ich super. Die war wirklich top, sehr schlüssig. Und das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat, alle, die schon länger zuhören bei diesen Anamnesen, kennen meine Aversion. Sie haben immer wieder gefragt, haben Sie, haben Sie, haben Sie, haben Sie, haben Sie, haben Sie. Ja, also versuchen Sie da ein bisschen Variation reinzubringen. Ja, ist Ihnen aufgefallen, das haben Sie bemerkt, so, dass man nicht immer die ganze, ist Ihnen aufgefallen, ja, also dass man nicht immer haben Sie fragt, ja. Gibt es, kann man vielleicht auch manchmal fragen, ja. So, das war die eine Geschichte. Dann habe ich in dem Bericht, in Ihrem Bericht an die Kollegin, da habe ich das Gefühl gehabt, dass Sie ein bisschen Probleme mit den Zahlen haben. Der Patient ist ja Jahrgang 65. Und 57 Jahre alt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, er ist 47 Jahre alt und Jahrgang 84. Das passt nicht zusammen. Ja, also, also wenn er Jahrgang 84 wäre, ja, dann wäre er jetzt 39. Ja, Ist er aber nicht. ich habe 57 geschrieben, aber ich habe Ja, 53 genau. gesagt, ja. 57, also er ist 57 Jahre alt, Jahrgang 65. Ne? Okay. Dann haben wir Augenblick, wir haben 35 Jahre im alten Jahrhundert und im neuen Jahrhundert 23. Ja, das passt. Dann sind es, also er wird jetzt demnächst 58. Ne? Hat er Okay. ja auch gesagt, er hat im Mai Geburtstag und dann wird er 58. Gut, dann ist mir ein richtiger Hörfehler aufgefallen. Er hat eine Gräser- und Mehlallergie. Nicht Milch, sondern Mehl. Mehl, Ja, ja, okay. und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Das ist auch was, was ganz oft, ich habe das schon oft vergessen zu sagen, es fällt mir aber immer wieder ein und auf. Haben Sie Kontakt zu den Drogen? Da sagt man keinen Artikel. Und also Sie haben jetzt auch noch Sie haben irgendwie zu die Drogen oder die Drogen, oder haben Sie die Drogenkonsum oder so ganz Mit komisch gefragt. Drogen, ich war. Also, ja, also wenn man so fragt, macht man keinen Artikel, nimmt man keinen Artikel. Man sagt, also Sie sagen ja auch, trinken Sie Alkohol, rauchen Sie oder konsumieren Sie Tabak, haben Sie Kontakt zu Drogen? Kein Artikel. Ne? Das war das andere. Ja, dann haben wir in der bei der Anamneseschilderung, da habe ich eigentlich immer drauf gewartet, auf das große Zauberwort. Der Patient benutzt das natürlich nicht, aber Sie müssen es benutzen, dass er retrosternale Schmerzen hat. Ja, er hat ja gesagt, es ist nicht hier oben im Hals, sondern weiter unten. Der Patient kennt den Fachbegriff nicht. Ja, aber Sie müssen den kennen. Ja, also er hat retrosternale Schmerzen und eigentlich weniger richtige Halsschmerzen. Schön haben Sie geschildert, dieses Kloßgefühl, dieses Globusgefühl. Ja. Ja, beim Icandra war ich mir jetzt auch nicht sicher. Da meine ich auch, dass wir die Zahlen falsch haben. Was haben Sie sich aufgeschrieben? Icandra, welche Dosierung? Fünfzehn so 100, 100. Ja, und er hat gesagt, 50 zu 1000, meine ich, hätte er gesagt. Steht hier zumindest bei mir. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeug ist. Ja, gut, wie auch immer. Also bei Zahlen aufpassen, wirklich. Ne? So, und sonst bin ich aber sehr zufrieden gewesen. Ja, also wie gesagt, sprachlich war die Anamnese wirklich richtig super gut und der Bericht war ein bisschen weniger gut, sage ich mal. Aber ich glaube, Sie brauchen ein bisschen mehr Zeit, um Ihre Sachen zu formulieren. Ne? Kann das sein? Ja. Ja, denn Sie sprechen ja sehr gut flüssig Deutsch. Ja, jetzt müssen Sie nur noch genau diese Alltagssprache ja, anwenden, auch für das Gespräch mit dem Kollegen. Ne? Ja, okay. Aber ich denke mal, Sie beherrschen die Sprache eigentlich. Ja? Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Ruhe zur Vorbereitung, dann könnte das doch gut klappen. Ja? Ja, danke.